sich alles umher. Ein buntes Gefühl bedeckt die Flur. Im braunen Schnitter neiget sich der Saaten fallende Flut. Die Sense blitzt, da singt das Korn. Doch steht es bald und aufgehäuft in festen Garben wieder da. Sonne brennet jetzt in voller Glut und gießt durch die entwölkte Luft.